Wissenschaft im Brennpunkt. Dear Michael, Jim Watson and I have made a most important discovery. We have built a model for the structure of desoxyribose nucleic acid, called DNA for short. Jim Watson und ich haben eine höchst wichtige Entdeckung gemacht. Wir haben ein Modell gebaut für die Struktur der Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA genannt. Vielleicht erinnerst du dich, die Gene auf den Chromosomen bestehen aus Protein und DNA. So beginnt ein Brief, den der Physiker Francis Crick im März 1953 an seinen 12-jährigen Sohn Michael im Internat schrieb. Was er darin ankündigte, gilt heute als wichtigste Entdeckung der Biologie im 20. Jahrhundert. Die Struktur der DNA, die Doppelhelix. DNA ist eines für mich der faszinierendsten Moleküle überhaupt. Erstens ist es Milliarden von Jahren alt. Es ist extrem stabil. Die Biologie, die Evolution hat hier eines der faszinierendsten Moleküle überhaupt geschaffen. Man nehme DNA, bauen mit dem Erbmolekül. Eine Sendung von Michael Langer. DNA lässt sich in jeder Küche relativ einfach aus lebenden Zellen gewinnen. Es reicht eine Kartoffel oder eine Banane, Spülmittel, Salz und kalter Alkohol. Nach wenigen Arbeitsschritten erhält man eine klebrige Paste. Die Essenz des Lebens, das Erbmaterial. Es ist überall, im kleinsten Bakterium, im Mammutbaum, im Regenwurm und im Menschen. In jeder der Milliarden Zellen eines Menschen steckt ein 2 Meter langer Faden aus DNA. Our structure is very beautiful. DNA can be thought of roughly a very long chain with flat bits sticking out. Unsere Struktur ist sehr schön. Man kann sich die DNA als sehr lange Kette vorstellen, aus der flache Erhebungen hervorragen. Diese werden Basen genannt. Das Aufregende dabei ist, dass es 4 Basen gibt, von denen sich immer nur ganz bestimmte Basen als Paare zusammentun. James Watson und Francis Crick vermuteten bereits 1953, dass die Reihenfolge der Basen die biologische Information kodiert. Wir haben das Geheimnis des Lebens entdeckt, jubelten die beiden, als sie gleich nach der Entdeckung in ihre Stammkneipe in Cambridge stürmten. Und sie sollten Recht behalten. Die DNA gilt heute als das zentrale Molekül der Biologie. Und über Jahrmillionen hat sich's optimiert als Molekül für das Speichern letztendlich der wichtigsten Information, die uns auch als Menschen ausmacht, nämlich die genetische Information. Der Molekularbiologe Peter Schüssler vertritt als Geschäftsführer das US-Unternehmen Life Technologies in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seine Firma verdient Geld unter anderem mit dem Lesen von Erbinformationen, dem sogenannten Sequenzieren. Wir können hier mittlerweile das menschliche Genom, wir reden von 3 Milliarden Basen, innerhalb eines Tages auslesen, die komplette Sequenz analysieren. Und das Ganze für einen Kostenbereich von 1.000 Euro. 2001 wurde das menschliche Erbgut erstmals vollständig entziffert. Das Human Genome Project beschäftigte 1.000 Wissenschaftler weltweit, dauerte über 10 Jahre und kostete mehrere Milliarden Dollar. Die Technik entwickelte sich rasant, wurde immer schneller und preiswerter. Und dann kam der Schritt vom Lesen zum Schreiben. Künstliche DNA gilt heute als Material der Zukunft. Ihr Code ist nicht mehr vorgegeben von der Natur. Er kann neu geschrieben werden. 2 Wissenschaftler sitzen an einem Tisch und spielen mit Legosteinen in 4 Farben. Rot, Blau, Grün und Gelb. Sie bauen einen Turm und eine Kamera des kanadischen Discovery Channels schaut zu. We have a 4-letter alphabet. We usually say A, C, G and T, representing the names of the 4 different types of DNA bases. Nick Goldman vom Europäischen Bioinformatik-Institut auf dem Genome Campus Hingston bei Cambridge in England demonstriert mit seinem Lego-Baukasten, wie DNA künstlich zusammengesetzt wird. Instead of talking about the letters A, C, G and T, statt der Buchstaben A, C, G und T benutzen wir Lego-Steine als Symbole für die 4 Basen der DNA: Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Und wenn ich jetzt die Lego-Steine in den verschiedenen Farben zu einem Turm zusammenstecke, dann entspricht das der Basensequenz im DNA-Molekül. Dass DNA nicht nur biologische Informationen speichern könnte, Diese Idee kam Nick Goldman, als er nach einer ermüdenden Konferenz abends mit einem Kollegen an der Theke saß. Die beiden ließen ihren Gedanken freien Lauf und es entstand die Idee vom Biomolekül als Datenträger. Ewan Burney und ich alberten in einer Hotelbar in Hamburg herum. Wir überlegten, was wir mit den riesigen Datenmengen anstellen sollen, die wir Tag für Tag in unserem Institut produzieren. Es müsste doch einen einfachen, preiswerten und haltbaren Datenspeicher geben. Da fiel uns die DNA ein. Und das Projekt war geboren. Sofort kritzelten die beiden erste Skizzen auf Servietten und Bierdeckel. Die Vorteile der DNA als Datenträger lagen auf der Hand. Wichtig ist, DNA ist extrem klein. Viel Information lässt sich auf engstem Raum speichern. Außerdem ist es sehr stabil. Über 10.000 Jahre alte Mammut-DNA lässt sich noch heute rekonstruieren. Und die Lagerung ist einfach. DNA braucht lediglich Dunkelheit und kühle Temperaturen. Die schwerste Aufgabe bestand darin, einen Verschlüsselungscode zu entwickeln, mit dem sich die digitalen Computerdaten in DNA übersetzen ließen. In eine neue Schrift mit den vier Buchstaben A, T, G und C. Im Computer besteht jedes Byte aus 8 Bits, also 8 Nullen und Einsen. Daraus ergeben sich 256 Möglichkeiten pro Byte. Ein solches Byte speichert unser Code in Form von 5 oder 6 DNA-Basen. Das gibt uns genug Spielraum, um jede digitale Computerdatei zu verschlüsseln. Die einfachste Lösung hätte darin bestanden, Nullen als A und G zu übersetzen und Einsen als T und C. So hätte man jedoch die Möglichkeit eines Vierercodes nicht ausgenutzt. Außerdem entstünden beim Lesen immer wieder Fehler. Denn beim Lesen langer Ketten mit immer gleichen Basen machen die Lesegeräte die meisten Fehler. Wenn die DNA zum Beispiel 20 mal A liefert, die Lesemaschine liest aber 21 mal A, dann verschiebt sich das ganze Leseraster. Die Bioinformatiker Ewan Burney und Nick Goldman entwickelten deshalb einen Code, der so programmiert ist, dass er keine Wiederholungen zulässt. Um ihre Verschlüsselung zu testen und um das Verfahren zu erproben, wollten sie vier einfache Dateien als DNA abspeichern. Als richtige Engländer wählten sie zunächst eine Textdatei mit sämtlichen Sonetten von William Shakespeare. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May. Hinzu kamen ein Foto des Institutsgebäudes und eine PDF-Datei der berühmten Nature-Veröffentlichung von Watson und Crick aus dem Jahr 1953. Außerdem verschlüsselten sie eine Sounddatei eines Redeausschnittes von Martin Luther King. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. With the holy truths self-evident, all men will be free. Ein selbstgeschriebenes Programm übersetzte den Computercode in DNA-Code. Diese Bauanleitung schickten sie per E-Mail an eine Spezialfirma in den USA. Und Ewan Burney und Nick Goldman mussten nur noch warten. The amount of information from the computer that we stored in DNA was about 1 megabyte. Die Informationsmenge aus dem Computer, die wir als DNA speichern ließen, betrug etwa 1 Megabyte. Als wir die DNA von der Spezialfirma zurückgeschickt bekamen, erhielten wir ein kleines Eppendorf-Gefäß, nicht größer als die beiden oberen Glieder des kleinen Fingers. Und am Boden des Gefäßes befand sich, auf den ersten Blick unsichtbar, ein kleines Staubkorn mit der gespeicherten Information. Würden wir das Gefäß mit DNA füllen, das ist weniger als Ihr kleiner Finger, dann wäre das ein Petabyte Information. Das ist eine 1 mit 15 Nullen oder etwa 1 Million CDs. Eine andere Schätzung ergab, dass alle digitalen Informationen der Welt in einem halben Kubikmeter DNA Platz hätten. Man könnte die DNA problemlos in einen Kofferraum packen. Die große Frage aber lautete, lässt sich die ursprüngliche Information wieder aus der DNA herauslesen? Nicht eingeweihte Kollegen aus Heidelberg übernahmen diese Aufgabe. Und tatsächlich, die Heidelberger konnten die vier Dateien isolieren und in digitalen Code übersetzen. Die Rekonstruktion war erfolgreich. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Eine MP3-Datei war als DNA verschlüsselt worden, dann verschickt und zurückübersetzt in den digitalen Code einer MP3-Datei. Und sie klang genauso wie zuvor. Dass die DNA als Speichermedium geeignet ist, hat sie nun also bewiesen. Was noch fehlt, ist ein System, um die Daten so zu archivieren, dass sie jederzeit schnell und einfach zugänglich sind. Denn zur Lagerung wird die DNA gefriergetrocknet. Um sie zu lesen, muss sie dann wieder in Flüssigkeit gelöst werden. When a film company wants to archive a film to make a copy. Wenn eine Produktionsfirma einen Kinofilm dauerhaft archivieren möchte, dann tut sie das immer noch in Form von Filmrollen. Denn das ist eine bewährte Form der Sicherung. Sie wissen, wie man das macht und können sich darauf verlassen, dass der Film jahrzehntelang oder sogar über 100 Jahre erhalten bleibt. Auf die derzeitige Digitaltechnik können sie sich nicht verlassen. Deshalb hat sich bereits eine Firma für Filmtechnologie an uns gewandt. Sie wollen wissen, ob sich auf DNA ein Film dauerhaft digital speichern lässt. Die Antwort lautet im Prinzip ja. Denn es gibt Firmen, die sich auf die Produktion definierter DNA-Fäden spezialisiert haben. Weltmarktführer ist die Firma GeneArt im bayerischen Regensburg. Sie gehört seit 2,5 Jahren zum US-Unternehmen Life Technologies. Markus Graf ist Mitbegründer der Firma und Leiter der Produktion. Wir sind schneller, besser, günstiger. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ein einzelnes synthetisches Gen, das kann jeder gute Molekularbiologe herstellen. Tausende von Genen parallel, sehr kostengünstig und sehr schnell, das ist eine sehr hohe Kunst. Dazu braucht man Industrie-Know-how, dazu braucht man Automation und dazu braucht man eigene Geräte und Prozesswissen, um das überhaupt darstellen zu können. Die meisten Kunden sind Forschungsinstitute, Biotechnologie- oder Pharmaunternehmen. Meist bestellen sie kleinere DNA-Stücke mit etwa 50 Basen, sogenannte Oligonukleotide. Zunehmend aber auch ganze Gene mit mehr als 1000 Basen. Um die Nachfrage zu befriedigen, hat GeneArt die Genproduktion in den letzten Jahren immer weiter automatisiert. Im Innern von Glaskästen bewegen sich kleine Fließbänder und Roboterarme. So, die DNA muss synthetisiert werden. Dazu brauchen wir Startermaterial und eine Starterplatte. Diese Maschine hier fügt Filtermaterial in eine Platte ein. Dann geben wir das Startermaterial drauf. Das ist im Prinzip hochporöses Glas, wo die erste Baustein der DNA schon mit aufgebracht worden ist. Und das können wir dann in die tatsächlichen DNA-Synthese-Maschinen einbringen. Der eigentliche Produktionsraum wird immer wieder umgebaut und erneuert. Denn die Konkurrenz schläft nicht und nur wer die neueste Technik für sich arbeiten lässt, kann auf dem Weltmarkt bestehen. Das sind die sogenannten Cerberus-Synthesemaschinen. Die können 400 Oligonukleotide, also DNA-Grundbausteine, parallel synthetisieren, brauchen dafür 7-8 Stunden. Wir haben über 20 von diesen Geräten. Hier an der Seite sehen Sie in Flaschen die einzelnen Bausteine der DNA, C, A, T und G. Das sind so 1-Liter Flaschen. Es sind sehr teure Reagenzien, die wir extern einkaufen. Die langen ungefähr für 2 Syntheseläufe. Der Kunde bestellt vom heimischen Computer aus eine konkrete DNA-Sequenz und erhält schon nach einigen Tagen die Lieferung aus Regensburg. Jede einzelne Base muss stimmen. Darauf ist Markus Graf besonders stolz. Und die DNA-Sequenz, die daraus kommt, wird verglichen mit den DNA-Sequenz, wie sie in den Datenbanken ist. Und nur wenn die zu 100% übereinstimmt, wird diese Sequenz dann an den Kunden ausgeliefert. Die Produktion der Genfabrik steigt von Jahr zu Jahr und die Kosten sinken. Im Jahr 2000 kostete synthetische DNA noch umgerechnet $7 pro Base. Heute sind es etwa 35 Cent. Der Preis für ein Gen aus 1000 Basen sank also von $7000 auf $350. Für Forscher, die ein synthetisches Gen brauchen, ist das akzeptabel. Für die Datenspeicherung kaum. 1 Megabyte Information mit 6 Millionen Basen würde mehr als $2 Millionen kosten. Und 1 Megabyte Speicherplatz reicht gerade einmal für ein hochaufgelöstes Foto oder eine kleine Audiodatei, wie diese von Peter Schüssler von Life Technologies. Ich persönlich glaube daran, dass sich etwas in dieser Richtung entwickeln wird, dass also chemische Speicherung in Zukunft eine Rolle spielen wird, weil sie einfach diese Stabilität hat. Möglicherweise eben mit DNA, weil es biologisch das stabilste und am längsten über die Evolution entwickelte Speichermedium ist. Ob es die gleiche DNA ist oder modifizierte DNA, das wird die Zukunft zeigen, aber das Potenzial ist da. Mehrere Quantensprünge sind noch notwendig, um DNA als Datenspeicher marktfähig zu machen. Aber wenn der Preisverfall im gleichen Tempo weiterläuft wie bisher, könnte es in 20 oder 30 Jahren soweit sein. Kleine synthetische DNA-Schnipsel mit 20 bis 50 Basen finden heute schon Verwendung außerhalb der Forschung. Zum Beispiel beim sogenannten Tagging, der individuellen Kennzeichnung von Wertgegenständen oder Gebrauchsgütern. Da werden Produkte wie Geldscheine mit markiert. Es werden Produkte wie Waren, also Kleidungsstücke, markiert. Es wird aber auch Öl markiert, sodass ich die Herkunft von Öl identifizieren kann. Und auch hier trägt DNA wieder viele Vorteile gegenüber anderen Methoden, weil es eben in vielen Medien auch stabil ist und in kleinsten Mengen noch nachgewiesen werden kann. Die DNA verrät, woher das Öl kam oder wo die Kleidungsstücke hergestellt wurden, erklärt Peter Schüssler von Life Technologies. Schmugglern oder Produktpiraten soll so das Leben schwer gemacht werden. Sobald ich ein kurzes Fragment nur habe, bin ich schon durch diese 4-fach-Kodierung pro Stufe sehr individuell, sehr spezifisch. Das heißt also, mit einem kurzen DNA-Stück von 10 oder 20 Basen bin ich schon hoch spezifisch. Also ich habe einen sehr guten Code, viel komplexer als zum Beispiel einen 3D-Barcode. Immer wichtiger wird auch eine andere Anwendung von DNA. Sie ist zwar noch nicht im allgemeinen Gebrauch, erfreut sich aber unter Forschern wachsender Beliebtheit. Das Bauen mit DNA-Schnipseln in der Nanotechnologie. DNA ist eben sehr stabil, ist chemisch sehr gut verstanden. Man kann sozusagen die Grundbausteine für die tägliche Arbeit, die kann man quasi einfach kaufen. Henrik Dietz ist Experimentalphysiker. Als Professor für Biophysik lehrt und forscht er an der Technischen Universität München in Garching. Und er ist einer der führenden DNA-Baumeister. Für diese Fertigungstechnik brauchen wir eigentlich sogenannte DNA-Oligonukleotide. Die müssen, das ist sozusagen völlig Standard, die brauchen gar nicht sehr lang sein. Das sind so einzelsträngige, kurze DNA-Moleküle mit einer Länge von so 40 bis 50 Basen. Das ist quasi Standard, kann man komplett bei 100 verschiedenen Herstellern einfach bestellen. Man schickt ihnen einfach eine E-Mail mit einer gewünschten Sequenz und einen Tag später hat man einen kleinen Puffertropfen, Lösungstropfen mit dem gewünschten Molekül sozusagen im Briefkasten. Das Bauen mit DNA beginnt am Computerbildschirm. Es geht darum, mit einem einzelnen Faden eine Form zu schaffen. So ähnlich wie beim Zeichnen eines Hauses, ohne den Stift abzusetzen und ohne eine Linie doppelt zu ziehen. Jedes Grundschulkind kennt das. Das ist das Haus vom Nikolaus mit Anbau- und Toilettenhaus. Also sie stellen sich eine gewünschte Struktur vor und finden dann, ähnlich wie diesem Kinderspiel, das Haus von Nikolaus, versuchen einen Pfad zu finden, mit dem sie sozusagen den langen Schussfaden oder dann ein sehr langes Molekül halt auf der Nanometerskala durch die gewünschte Struktur hindurchfädeln können. So, und das stellen sie sich aber sozusagen erstmal gedanklich nur so vor. Sie finden diesen Pfad. Dann im nächsten Schritt fügen sie eine Reihe von weiteren Fäden hinzu, die quasi diesen Pfad des langen Strangs, des Schussfadens irgendwie dreidimensional im Raum stabilisieren. Sie kleben den an verschiedene Positionen halt fest und dann bleibt er in dieser dreidimensionalen Form einfach sozusagen stehen. Damit sich die DNA nach Plan formt, muss sie eine bestimmte Basensequenz haben. Die Reihenfolge der Basen bestimmt, an welchen festgelegten Stellen die DNA bei bestimmten Temperaturen, Winkel, Kurven oder Schleifen bildet. Dazu brauchen die Nanotechnologen keinerlei Werkzeuge. So kleine Hilfsmittel gibt es auch gar nicht. Die DNA findet gewissermaßen von selbst ihre Form. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein Auto, zerlegen es in seine 1000 Komponenten, backen es in einen großen Wasserbottich, rühren, auf einmal setzt sich das Auto wieder zusammen. Und so ähnlich ist es aber so, das funktioniert komischerweise. Nach einer japanischen Falttechnik wird das Bauen mit Erbmaterial auch als DNA-Origami bezeichnet. Dabei falten die Forscher die DNA eigentlich nicht. Sie konstruieren sie so, dass sie sich unter bestimmten Voraussetzungen von selbst wie gewünscht krümmt. Damit die Selbstorganisation funktioniert, muss die Temperatur stimmen. Dabei geht es um kleinste Temperaturunterschiede. So kommt es vor, dass der DNA-Faden bei 54 Grad Celsius ein wirres Knäuel bildet. Dann lassen die Forscher die Temperatur langsam absinken. Und bei 52 Grad entsteht die Konstruktion. Und sie bleibt so, weil die Fäden der DNA sich gegenseitig stabilisieren. Und das alles im Größenbereich von wenigen Nanometern, also Millionstel Millimetern. Anschließend wird nachgeschaut, ob die Form stimmt. Am besten unter dem Elektronenmikroskop. Henrik Dietz und sein Team haben so ihr Verfahren immer weiter perfektioniert. Niemand kann auf dieser Längsskala mit der Präzision bauen, wie wir es jetzt können. Und zwar allein durch Selbstorganisation mit DNA. Zunächst haben die Nanotechnologen von der TU München einfache Strukturen und Linien gebaut. Dann Plättchen, Röhren, kleine Pyramiden oder Zahnräder. Nun werden ihre Konstruktionen immer komplizierter. Nanos Objekt, was wir gebaut haben, ist quasi sowas wie eine nanoskalige Spritze. Sieht aus wie eine Spritze, nur eben 2,5 Millionen Mal verkleinert. Hat eben eine kleine Kanüle, die in der Lage ist, durch eine Zellmembran hindurchzustechen. Und diese Struktur können wir eben bauen aus DNA. Mit dieser winzigen Spritze ließen sich Wirkstoffe in einzelne Zellen hineinspritzen. So etwas könnte in Zukunft für die Medizin interessant sein, glauben die Forscher. Und sie wollen noch mehr. Bald sollen kleinste Gebilde entstehen, die ebenso filigran sind wie natürliche Strukturen innerhalb unserer Zellen. Sie könnten ähnlich funktionieren wie natürliche Enzyme und verschiedene Aufgaben in den Zellen eines Menschen übernehmen. Zum Beispiel schädliche Ablagerungen im Gehirn von Alzheimer-Patienten beseitigen. Auch in der Technik werden sich Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Die ganze Computer- und Kommunikationstechnik könnte in 10 oder 20 Jahren von Silizium auf DNA umgestellt werden. Schließlich müssen die einzelnen Bauteile in dieser Branche immer kleiner und leistungsstärker werden. Und kein anderes Material ist so fein und zugleich so stabil wie die DNA-Doppelhelix. Als Grundstoff reicht ein Tropfen mit gelöster DNA. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Und dennoch gibt es Wissenschaftler, denen auch das noch nicht reicht. Am Stadtrand der Universitätsstadt Cambridge steht direkt an der Francis Crick Avenue ein moderner fünfstöckiger Forschungspalast. Der Neubau des traditionsreichen MRC-Labors für Molekularbiologie. Philip Holliger entwickelt hier den Baustoff der nächsten Generation. We have built a number of DNA analogs. We call them XNAs. Wir haben eine Reihe von DNA-Analoga hergestellt, die wir XNA nennen. Das X steht für Xeno, fremd. Dazu haben wir das Rückgrat der DNA verändert. Wenn man sich die DNA als verdrillte Leiter vorstellt, dann sind es nicht die Leitersprossen, die Basen, die wir verändert haben, sondern die Holme der Leiter. Dort befinden sich Zucker. Sie bilden das Gerüst, sorgen dafür, dass die Basen am richtigen Ort bleiben. Statt Desoxyribose oder Ribose wie in der DNA besitzt die XNA andere Zucker, wie Arabinose oder Cyclohexynyl. Damit sich diese unnatürlichen Erbmoleküle auch umschreiben und kopieren lassen, musste Philip Holliger neuartige Enzyme entwickeln. Denn die natürlichen Enzyme sind nun einmal auf DNA spezialisiert. Wir brauchen ein Enzym, das die XNA schreibt, und ein anderes Enzym, das die XNA liest. Die Umwandlung muss in beide Richtungen erfolgen. Von der DNA zur XNA und zurück, von der XNA zur DNA. So lässt sich XNA lesen und schreiben. Einige der XNA-Moleküle sind stabiler als DNA. Als Datenträger sind sie ebenso gut geeignet wie DNA oder sogar besser. Ihre Herstellung ist allerdings noch teurer. Aber XNA hat einen entscheidenden Vorteil. Im Gegensatz zu ihren natürlichen Verwandten gibt es keine natürlichen Enzyme, die sie knacken oder abbauen können. Das macht sie interessant für die Medizin. Das Rückgrat einiger XNA-Moleküle ist so fremdartig, dass es im Körper nicht abgebaut werden kann oder nur extrem langsam. denn dem Körper fehlen die notwendigen Enzyme. Deshalb sind speziell geformte Wirkstoffe aus XNA im Körper viel langlebiger als natürliche Stoffe und könnten in Zukunft als neuartige biomolekulare Wirkstoffe verwendet werden. Auch für den Baukasten der Nanotechnologen stellt XNA eine wichtige Bereicherung dar. Auch sie formt sich selbst und ist äußerst stabil. Sie hat die gleichen Eigenschaften wie DNA und ist doch anders. Mit ihr wird das Leben auf der Erde gewissermaßen zum zweiten Mal erfunden. Irgendwo im Weltraum könnte XNA die Rolle der DNA übernommen haben. Wenn wir nach außerirdischem Leben suchen, müssen wir uns bewusst sein, dass fremde Organismen verschiedene Erbmoleküle nutzen können. Das könnte XNA sein, aber auch noch etwas viel Fremderes. Die DNA ist nicht einzigartig. Alles hätte auch ganz anders kommen können. Doch auf der Erde ist DNA nun einmal die Basis allen Lebens. Und jetzt wird sie außerdem zum Grundstoff einer neuen Technologie. Irgendwann könnte die stabile Doppelhelix sogar die Siliziumwelt der Computerchips ablösen. Von all dem ahnte Francis Crick noch nichts. Er hatte die Tür in die DNA-Welt gerade erst einen Spalt weit geöffnet. Es gab nur ein einziges Modell der Doppelhelix aus Draht und Pappe. Und das stand im Büro an der Universität Cambridge auf dem Schreibtisch von Francis Crick. Dear Michael, you can understand that we are very excited. Du kannst dir vorstellen, wie aufgeregt wir sind. Lies dies bitte sorgfältig, dann wirst du es verstehen. Sobald du nach Hause kommst, zeigen wir dir das Modell. Lots of love, Daddy. Sie hörten Man nehme DNA, Bauen mit dem Erbmolekül, eine Sendung von Michael Lange. Es sprachen Uta Prelle, Maximilian Held und Errol Trotman Harewood. Ton Martin Eichberg, Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll.